Jetzt ist die Zukunft wieder ungewiss. Doch du weißt, geht nach oben, wenn du unten bist. Jede Sekunde ist ein Fluss, der an mich gebunden ist. Doch die Zeit hat meine Wunden nicht. Ich gehe weiter nach oben und stoppe nie mehr. Werde Sieger wie Rossi, wenn er ins Ziel fährt. Brauche keine Trainer, motiviere mich selbst. Auf in die Ferne, weil mich hier nichts mehr hält. Kein Münchhausen, doch zieh mich selbst aus dem Sumpf. Bremsen und ich sind wie Geld und Vernunft. Schwer zu vereinbaren, ich bin ständig getrieben. Vergesst sogar vom Abhang die Bremsen zu ziehen. Ich brauch Adrenalin, keine künstlichen Drogen. Zwischen Himmel und Hölle, so wie sündige Tote. Doch ich will es nicht anders. Ich liebe mein Leben, denn ich sehe die Dinge, die so viele nicht sehen. Et même si j'ai des tonnes de problèmes, je reste positif, ni pressé, ni trop zen. Der Weg war nicht leicht bis hier, doch es geht weiter, hab das Ziel in meinem Visier. Et même si j'ai des tonnes de problèmes, je reste positif, ni pressé, ni trop zen. Der Weg war nicht leicht bis hier, doch es geht weiter, hab das Ziel in meinem Visier. Fürs damit schimmert leider wenig Zeit. Deshalb merke ich erst am Ziel, dass auf Tränen und Schweiß an meinem Körper kleben, so als ob für Körperpflege und Duschen erst Zeit wäre in der Ewigkeit. Meine Lebenszeit ist halt nicht unbegrenzt. Deshalb ist Carpe Diem das Fundament meiner Philosophie, ich nutze jeden Moment. So kann später niemand sagen, ich hab mein Leben verpennt. Und ich schau in die Ferne, seh der Weg ist lang. Darum lauf ich, solange ich noch gehen kann. Ich fühle die Kraft, spür, da geht noch mehr. Weiß ich, komm am Ziel, ist der Weg auch schwer. Und ich schau in die Ferne, seh der Weg ist lang. Darum lauf ich, solange ich noch gehen kann. Ich fühle die Kraft, spür, da geht noch mehr. Weiß ich, komm am Ziel, ist der Weg auch schwer. J'ai des tonnes de problèmes, je reste positif, ni pressé, ni trop zen. Der Weg war nicht leicht bis hier, doch es geht weiter, hab das Ziel in meinem Visier. Et même si j'ai des tonnes de problèmes, je reste positif, ni pressé, ni trop zen. Der Weg war nicht leicht bis hier, doch es geht weiter, hab das Ziel in meinem Visier.